Thomas Metzschke, Cloud Computing. Ja. So, ich glaube, die meisten wissen überhaupt nicht, was Cloud Computing ist. Ich habe nur eine eher finstere Ahnung. Sagen Sie was Klares. Diese IT-Menschen, sage ich schon vorher, das wissen Sie auch, reden immer in Dingen, um den anderen deutlich zu machen, dass sie keine Ahnung haben. Das machen wir nicht. Wir versuchen es. Was ist Cloud Computing? Also, falls das jemand hier nicht weiß, ist kein Problem. Die meisten Hersteller, die damit werben und sowas anbieten, wissen es auch nicht. Es ist ein Marketing-Gag-Wort, was aber sozusagen für mich einen ernsten und einen wichtigen Hintergrund hat. Es geht im Prinzip darum, dass IT ein Gebrauchsgut wird in einem Unternehmen. Das heißt, IT ist keine strategische Komponente in einem Unternehmen mehr, sondern IT ist etwas, was zugekauft wird und was nach Bedarf benutzt wird. Das kann sich um Software handeln, das kann sich genauso um Hardware handeln. Das heißt, das Entscheidende ist, ich benutze das wie Strom und Wasser im Unternehmen. Das heißt, keiner wie früher hat sein eigenes Kraftwerk, weil er braucht den ganz speziellen Strom. Wird es in Zukunft auch so sein, oder ziemlich jetzt zum Teil schon so. Es braucht keine spezielle Hardware und es braucht keine wahnsinnig spezielle Software, um seine Probleme zu lösen, weil die Probleme sind immer wieder ähnlich und können sich mit Standardkomponenten lösen lassen. Ich übersetze das mal in meines und Sie sagen, ob es richtig ist. Sie sagen, IT braucht man nicht mehr beherrschen. Man braucht nicht in IT sich hineinarbeiten, genau. Sondern das ist wie eine Komponente. Mhm. Und Sie hoffentlich liefern dann diese Komponente, da reden wir noch drüber, ob Sie das machen und wie Sie das machen. Ja. Und ich muss mich also nicht in IT einarbeiten, sondern ich hole mir das und ich bezahle so, wie ich Strom oder Wasser bezahle. So viel ich brauche, bezahle ich, aber wo das Wasser herkommt, wo der Strom herkommt, habe ich nur eine dunkle Ahnung und muss mich eigentlich nicht drum kümmern. Aber wenn ich den Hahn aufdrehe, soll es da sein. Kann man so sagen? Genau, das ist das Ziel von dem Ganzen. Und Sie bieten sowas an? Nein. Ist kein Problem. Das kann man, genauso wie man Strom- und Wasserkraftwerk nur sein kann, wenn man wirklich groß ist. Wir sind zu dritt, wir sind das nicht. Also wir haben nicht so viele Elektrofahrräder mit Strom. Also auch bei IT funktioniert das so nicht. Ja. Das heißt, wir selbst als Unternehmen haben zum Beispiel gar keine Hardware, können aber für Kunden mal locker 1000 Server starten, wenn wir das wollen, innerhalb von 5 Minuten. So ein Bestellprozess in einem Unternehmen normalerweise bei der IT ist so, dauert so um die 6 Monate, bis eine Abteilung mal Rechner bekommt, mit denen sie etwas anfangen kann. Also man braucht nicht nur den Arbeitsplatzrechner, sondern im Unternehmen heißt es auch andere Rechner, ja, die eine Webseite zum Beispiel beherbergen. Der Bestellprozess ist elend lang. Und was passiert ist, wenn man die mal durchlaufen hat im Unternehmen, dann gibt man das auch nicht mehr her. Dann behält man das, dann sitzt man drauf. Das hat man gehortet, hat man sich lange erkämpft. Was völlig bescheuert ist, weil man braucht es eventuell gar nicht mehr. Ziemlich sicher zu sagen. Also Sie sagen, das Kraftwerk ist jemand anderer, Strom und Wasser ist auch jemand anderer, aber Sie helfen, kann man so sagen, Sie helfen, dass der Kunde das Strom und Wasser so handlich bekommt. Genau. Das ist Ihre Aufgabe. Genau. Das heißt, es ist wie gesagt sehr einfach, sehr große Mengen an sozusagen Kapazität zu bekommen. Das Problem ist, falls jemand hier schon mal einen Server konfiguriert und eingerichtet hat, ist das ein Problem. Da brauche ich jemanden, der das macht, ja, also ein Administrator, der kostet Geld, der kümmert sich dann um meinen einen Server. Das Ganze wird ungleich komplizierter, wenn ich mehrere Server habe. Dafür müssen es keine 100 sein, das fängt bei 3, 4 an. Und was wir machen letztendlich, wir bieten eine Software, die online über einen Webbrowser verfügbar ist, mit dem man sozusagen sagt, so hätte ich das gern, so soll das aussehen, dann drückt man auf einen Knopf, dann bestellen wir das und konfigurieren das und das alles in rund 5 Minuten. Also Sie machen eine Komponente fertig in ganz kurzer Zeit, wo der Kunde sagen muss, was er braucht. Er muss aber nicht wissen, wie das funktioniert. Das machen Sie. Jetzt habe ich schon Blicke da gesehen, Scalarium. Das heißt so, was soll denn der Name sagen? Das ist skaliert. Das heißt im Prinzip, ja ganz banal, ist einem auch nichts Besseres eingefallen. Wir wollten Cloud nicht, schon von Anfang an nicht im Namen haben, weil wir schon geahnt haben, dass es ein Wort wird, was von Marketingmenschen größerer Unternehmen missbraucht wird. Nicht klopfen. missbraucht wird und was wir dann später nie verkaufen können. Insofern haben wir uns versucht, neutral dem Thema zu nähern mit diesem erfundenen. Ich hätte noch zur Einleitung sagen sollen, dass auch Ihr zweites Unternehmen, das erste war Mein Prof. Genau. Da haben Sie Profs bewerten lassen von den Studenten. Viel Ärger gekriegt von den Profs. Auch, ja. Manche fanden das gut, aber eine ganze Reihe fand das überhaupt nicht gut. Der Präsident Lenzen hat sich aber hinter Sie gestellt. Genau. Aber ein Teil der Professoren fand das völlig daneben und war da. Es war was Neues. War was Neues, ja. Drücken es vorsichtig aus. Die Studenten haben offen gesagt, was sie von dem Prof halten, in dessen, wie sagst du, Didaktik oder ob er gut vorbereitet ist, ob er sich Zeit nimmt. Ob das Material anständig ist. Gab manchmal keine so ganz guten Noten. Ja. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Und im Prinzip. Und warum haben Sie das nicht weitergemacht? Oder gibt es das noch? Das gibt es noch, das läuft weiter. Das ist so weit optimiert, dass es ungefähr eine Stunde Betrieb am Tag sozusagen notwendig macht. Allerdings trotzdem 300.000 Leute im Monat auf der Seite sich vergnügen. Und sozusagen mit Minimalaufwand betreibbar und läuft deshalb weiter. Und der Widerstand mit dem Prof, ich glaube, Sie hatten auch Klagen da bekommen. Wir haben ein paar Leitsordner vorher. Ja, die laufen noch oder die? Nein, die sind abgehakt. Also es laufen kleinere sozusagen Reste noch, aber letztendlich ist das Thema durch. Gewonnen oder verloren? Gewonnen. Schwierige Lobby, aber gewonnen. Gewonnen. Und das klingt ja auch gut. Also das, ja, macht diese, auch Spaß. Ja, gut. Das besprechen wir ein anderes Mal. Aber aus irgendeinem Grund sind Sie weg von dem meinen Prof, genau, was mir sehr eingeleuchtet hat, was Sie da machen. Wir sind deshalb weg, weil auch diese Plattform letztendlich diesen Lastschwankungen unterlegen hat. Das heißt, man fängt mit sowas an und sagt, na hups, dann machen wir das halt an allen deutschen Hochschulen. Davon gibt es 420. Und wie verbreitet sich das im Zweifel? Ja, gar nicht. Womit wir nicht gerechnet haben, dass es ein Medium gibt, was ganz großartig ist, nämlich Zeitschriften, die darauf aufgesprungen sind, weil viele Redakteure gerade erst aus der Hochschule kamen oder sich noch daran erinnerten, mit was sie so gequält worden sind. Und wir hatten recht viele Presseartikel, die haben dazu geführt, dass wir sehr in kurzen Intervallen sehr große Lastspitzen hatten, also sehr viele Zugriffe in sehr, sehr kurzer Zeit. Aber nie die Möglichkeit hatten, sozusagen darauf zu reagieren, weil wir auch nicht das Geld hatten, darauf zu reagieren. Das heißt, wir konnten nicht auf diese Spitzen planen, sondern mussten damit leben, dass wir diese Spitzen nicht beliefern können. Und so ist das Cloud Computing entstanden, Thema, dass Sie die Spitzen sozusagen verteilen können. Genau. Was wir jetzt sozusagen machen könnten, ist, dass wir über den Tagesverlauf unterschiedlich viel Hardware im Unternehmen zur Verfügung haben. Das heißt, wenn um 8 die Leute kommen, ist die Hardware da. Wenn sie um 18 Uhr gehen, wird sie abgeschaltet. Und man verbraucht halt tatsächlich nur in diesem Tagesverlauf oder Weihnachtsgeschäft oder. Also für die Anwendung heißt das, wenn jemand auf seiner Website Spitzen hat, also oft ein Interview oder irgendwas im Radio und dann die eine Minute nach dem Interview geht das wahnsinnig hoch und dann stürzt das Ding ab und man braucht eine Stunde oder so. Uns ist, wir hatten im CO2-Kampagne fantastisch in irgendeinem Rundfunk-Fernsehsender und dachten, jetzt ist es gelaufen, jetzt haben wir 100.000 Leute. Und tatsächlich ist der Rechner abgestürzt und war innerhalb von 2 Stunden auch nicht mehr zu bewegen, weil immer so viele Aufrufe kamen, dass es immer wieder neu abstürzte. Genau. Sie kennen das. Und dann war so eine einmalige Chance eigentlich vorbei. Die Leute hatten es toll gefunden und sind auf die Seite nicht gekommen und fanden das in Stümper oder irgendwas. Wir haben ja keine Ahnung, wie man eine Website betreibt, weil wir halt nicht mit dieser Spitze fertig wurden. Und ein paar haben es verstanden, woran es liegt, aber die meisten fanden, wir sind irgendwie zu blöd, so eine Website zu organisieren. Seitdem weiß ich, dass man das so bei 10%, bei 90% Last am besten schon auf den nächsten Server und den wieder bei 90. Und dann kann man so ganz viele Server eigentlich zuschalten. Das muss man aber vorher gemacht haben. In dem Moment ist es zu spät. Kann man, ist das richtig beschrieben? Ja, mit uns ist es dann nicht zu spät. Also wir können sozusagen, wir überwachen das. Ja. Und innerhalb von 5 Minuten können wir beliebig sozusagen Infrastrukturen zuschalten. Aber wenn schon abgestürzt ist, ist vorbei. Das wird nicht passieren. Das, also man hat bei diesen Spitzen... Wenn man Spitzen, vorher bei Ihnen... Nein, das, wenn man in dem Moment anruft... Es ist passiert, ne, man braucht nicht mal anrufen, es passiert. Ja, es passiert. Deshalb ist es auch Cloud gewesen, obwohl es passiert. Ja, es passiert. Unsere Software im Prinzip überwacht die ganze Zeit diese Maschinen. Und so ein Ansturm, auch wenn ja sozusagen bei so einem Zeitungsartikel können das gerne mal 1000% mehr Nutzer sein. Ja, das ist gar nicht ungewöhnlich. Die sind ja trotzdem nicht in einer Sekunde oder in einer Minute da. Selbst wenn dieser sozusagen Vektor, mit dem es steigt, sehr steil ist, er ist da. Und diese Zeitspanne, die sehen wir und können sozusagen rechtzeitig noch darauf reagieren. Und bieten sich an, obwohl sie gar nicht angefragt waren? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, man muss schon vorher mit ihnen Kontakt. Sozusagen, man muss unsere Software, in Anführungszeichen, nutzen, weil diese macht das auch. Und wir dann, selbst könnten es also, ja auch nicht machen. Wir sind immer 3 Leute. Also man muss vorher mit ihnen sprechen oder diese Software zuschalten und dann funktioniert es rechtzeitig. Genau. wunderbar. Das ist für uns auch wichtig. Was kostet sowas? Das kostet ab 3 Cent pro Stunde pro verwalteten Server. Das klingt nicht teuer, aber... Ist es auch nicht. Das heißt, selbst wenn der Server, ein Server, sagen 24/7, also jeden Tag im Monat rund um die Uhr läuft, sind das um die 20 Euro für eine Maschine. Die wird dann sozusagen überwacht und wird sozusagen betütelt und bespielt. Und wenn ich eine zweite brauche und die brauche ich nur 8 Stunden, zahle ich noch 8 mal 3 Cent im Monat mehr als die 20 Euro, die ich sowieso schon gezahlt habe für den einen. Und die Alternative wäre, dass ich mir einen Server anschaffe und eigentlich 2, 3, 4 Server für den Fall, dass irgendwas passiert. Das heißt, ich habe eine Riesenausgabe vorneweg, auf Verdacht hin, dass sowas passiert. Und bei Ihnen schalte ich mich in die Software ein und bin sicher, dass ich diese Ausgabe nicht brauche und bezahle im maximalen Fall sowas wie 20 Euro oder so, also jedenfalls ein verschwindend geringen Betrag gegenüber dieser Kapitalinvestition. Genau. Das gehört zum Thema Kopfschlägkapital. Wir brauchen nicht so viel Kapital. Wir brauchen sehr viel weniger Kapital, wenn wir klug mit Komponenten arbeiten. Vielleicht noch einen Namen oder so, wie jetzt muss man Scalarium bei Google aufrufen oder wie geht das? Dann findet man uns auf jeden Fall. Ansonsten findet man uns über den Firmennamen Peritor. Das ist auch wieder so ein ausgedachter Name. Sollte irgendwie lateinisch, griechisch, irgendwas in der Richtung. Keiner hat es von uns, aber so sollte es klingen. War auch das Kriterium, es soll es noch nicht geben. Und große Würfel. Da ist sozusagen das Unternehmen, was dahinter steckt, was Beratung macht und Peritor, so wie Perikles und Isator oder sowas. Oder wie Fußball am Ende und Peri am Anfang. Es ist aber da muss man erstmal üben, bis man das... Ja, es ist im Prinzip... es ist in beiden Namen im Deutschen nicht so einfach. Was wichtig ist, wir beschränken uns auf keinen Markt sozusagen. Wir sind mit dem... Global. Global aktiv. Und dann brauchen Sie einen Begriff, der global ist. Der irgendwie ist. In jeder Sprache ein bisschen funktioniert, zumindest. Haben Sie denn schon Kunden außerhalb von Konkurrenz? Google? Bietet Google das nicht auch an? Jein. Es gibt Konkurrenz. Es gibt in Amerika zwei Unternehmen, die mit sehr, sehr viel Geld sozusagen gepusht worden sind, die sich allerdings dann von der Lösung des Kernproblems drastisch entfernt haben, aus unserer Sicht. Das heißt, ein Unternehmen, was von 10 auf 120 Mann innerhalb von einem Jahr wächst, kann sich nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Die haben dann eine eigene Lohnbuchhaltung, die haben ein eigenes Marketing, die haben ein eigenes Dings, die haben ein eigenes Bums und eine Einheit, die nur andere Einheiten organisiert und auch nicht viel mehr Entwickler als wir. Ja. Und wenn ich es richtig verstehe, ist Ihre Geschäftsidee gewesen, wir schaffen nicht selber diese vielen Server an, das wäre eine Rieseninvestition gewesen, sondern wir setzen uns da so ein bisschen zwischen denen, die die Server haben und den Anwendern und bieten eine Software, die dann anderes nutzt. Das ist ja ein intelligentes Prinzip, auch wieder um so riesige Investitionen zu vermeiden. Also die Investitionen sind sozusagen auch so, dass ich sie mit anderen Projekten nie hätte leisten können. Also so ein Rechenzentrum, was Apple gerade baut, ist im Bereich einer Milliarde Dollar. Das ist also nichts, auch nicht mit vielen Freunden. Ja? Also das ist nichts, wo man mitspielen kann und auch nicht sollte. Aber Sie spielen intelligent in der Weise mit, ohne diese große Ausgabe zu haben. Ist schon, also es gibt es offenbar schon. Und wie sieht es denn aus? Schon viele Kunden? Wir sind sozusagen noch in einer Phase, wo wir gezielt Leute nur drauflassen. Das nennt sich im IT-Bereich immer Private Beta. Das heißt, wir suchen uns die Leute aus, die bis jetzt noch benutzen dürfen erst. Wir haben viele, viele Anfragen, wollen aber, weil das ist ja sozusagen businesskritisch letztendlich, ob das funktioniert, was wir da versprechen, tasten uns langsam ran, sind aber sozusagen kurz vor fertig. Das heißt, es laufen von einigen Firmen schon Live-Applikationen, also die arbeiten damit, unter anderem ein großer Konzern hier aus Berlin, Medien, und aber auch ein französischer Jeanshändler und unterschiedliche Menschen. Ist eine typische IT-Gründung. Wie wird man auf Sie aufmerksam? Über Google? Man wird aufmerksam, weil man als Unternehmen genau dieses Problem hat, der Skalierung, und anfängt sozusagen da über Google nachzudenken oder über Konferenzen. Also wir machen im Prinzip am meisten Geschäft letztendlich dadurch, dass wir ein technisches Know-how haben, was viele andere nicht haben und darüber auch wiederum auf Konferenzen berichten und auch ganz frei sozusagen von unseren Erkenntnissen und so etwas reden, was sehr gut ankommt, was uns aber auch das Geschäft nicht kaputt macht, weil ich kann sozusagen so viel Theorie verbreiten, wie ich möchte, in der Praxis wird es entscheidend. Hatten Sie selber gute Voraussetzungen? Sind Sie ein Spezialist? Haben Sie IT von der Pike auf gelernt? Ich müsste jetzt eigentlich Raketen entwickeln, dort in meinem Studium. Was war das für ein Studium? Physik? Physikalische Ingenieurwissenschaft. Das geht vom Zahnstocher über die Wurstfabrik zur Rakete. Ja, ich hatte schon einen Zahnstocher auch schon. So. Sagen Sie, ja, darauf wollte ich hinaus. Also Sie sind kein Spezialist in IT, aber haben ein Spezial-IT-Thema. Ja. Wie haben Sie sich da hineingehört? Dadurch, dass ich festgestellt habe, dass das, was sozusagen der technische Detailhintergrund, da lasse ich die Finger von, da habe ich sozusagen meine Kollegen für. Ja. Ich rede gern und ich mache auch gern sozusagen das Vordergründige und das Organisatorische und all diese Geschichten. Das ist sozusagen meine Aufgabe, auf die Kunden hören, rausgehen, davon erzählen. Wer hat das Geschäftsmodell entwickelt? Waren Sie? Das ist, ich glaube, wie bei den meisten Sachen eine Gemeinschaftsarbeit. Also, wie viele sind Sie? Wir sind zu dritt. Zu dritt. Das heißt, wir haben davor schon beraten, deshalb gibt es das andere Unternehmen noch im Bereich, in diesem Bereich letztendlich, Softwareentwicklung und Skalierung. Und haben halt festgestellt, dass wir für unsere Kunden dann letztendlich auch wieder immer ähnliche Probleme lösen, nämlich genau dieses, wie schaffe ich das, diese Spitzen auszuhalten oder wie schaffe ich es, wenn ich die Hardware nicht brauche, sie sozusagen wieder abzugeben. Jetzt haben Sie zwei Unternehmen, mein Prof und das Scalarium. Gibt es schon was Drittes im Kopf? Oh ja, Bereich Gastro möchte eigentlich sozusagen eine Alternative zu McDonald's und Burger King. Allerdings, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch. Da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit für. Da ist leider auch nicht ohne gewisses Investitionsvolumen. Und das Stichwort Überforderung. Die meisten können schon sich selber nicht organisieren, kann man so ja sagen. Mir auch. Die allerwenigsten können ein Unternehmen organisieren und ganz wenige können drei oder vier Unternehmen organisieren. Wie vorher schon gesagt, man sollte das machen, was man kann. Ja. Und wenn man halt keine Lust auf Steuer hat, so teuer ist das nicht, dann gibt man das ab. Weil das ist strikt Arbeitsteilung. Ja. Von Anfang an? Von Anfang an. Am Anfang nicht versucht, alles selber zu machen? Bei meinem Prof am Anfang ja. Ja. Und dann aber festgestellt, ziemlich schnell die Lernkurve gehabt. Ja. Schön. Ja, ganz herzlichen Dank und Beifall. Gerne.